zwei sie teilen und im Traumland unserer Liebe weilen. Georgine, glaub, mein Herz bleib stehen, würdest du von mir gehen, immer musst du bei mir.